아멘. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. The Lord is so good. Der Herr ist so gut. Dieu est vraiment bon. He is so good. Er ist so gut. Il est vraiment bon. Our daddy is so wonderful. Unser Vater ist so wundervoll. Notre père est vraiment merveilleux. He is just too good. Er ist so gut. Il est vraiment bon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Today we continue with our message, which is trust. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft zum Thema Vertrauen. Und wir continuer avec le message qui est faire la confiance. The Lord wants us to trust him. Der Herr will, dass wir ihm vertrauen. Et Dieu veut qu'on fait confiance à Dieu. And he also wants to trust us. Und er will auch uns vertrauen. Et puis lui aussi veut nous faire confiance. Trust is both sides. Vertrauen ist auf beiden Seiten. La confiance est à deux côtés. That we trust him. Dass wir ihm vertrauen und, he himself trust us. Und dass er uns vertrauen kann. Praise the Lord. Halleluja. That you choose to allow that to happen. Aber du entscheidest, dass das passiert. Mais c'est toi qui prends la décision que Dieu te fait confiance. No, Thomas choose not to believe. Thomas hat sich entschieden, nicht zu glauben. Until I see, I will not believe. Er hat gesagt, erst wenn er sieht, dann glaubt er. Thomas, par exemple, il a pris la décision de ne pas croire en Jésus-Christ parce qu'il a dit jusqu'à ce que je vois, je ne vais pas croire. Praise the Lord. Hallelujah. And we thank the Lord that, you know, we have chosen to believe him. Und ich danke dem Herrn, dass wir uns entschieden haben, ihm zu glauben. Et je remercie Dieu que nous avons choisi de croire Dieu. We have chosen to trust him. Wir haben gewählt, ihn zu vertrauen. On a choisi de faire confiance à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this message, it looks like correction a lot. Diese Botschaft klingt sehr stark nach Belehrung. Et ce message, ça semble comme s'il s'agit vraiment de la correction. And somebody might say, might ask, why are we still on it after, you know, 2-3 weeks? Niemand könnte fragen, weshalb wir seit 3 Wochen immer noch über dieses Thema sprechen. Et puis, peut-être il y a certains entre vous qui se demandent pourquoi on parle toujours de ce sujet pour 2 ou 3 semaines. You are not the only one asking the question. I myself am asking the same question. Du bist nicht der Einzige, der diese Frage stellt. Ich stelle mir sie auch. Ich stelle mir diese Frage auch und frage, Herr, weshalb immer diese Botschaft, weil die Botschaft kommt ja von ihm. Ich trage sie ja nur aus. Et toi, tu n'es pas la seule personne qui se demande cette question, parce que moi, je me demande cette question, parce que ce message, ça vient de Dieu. Amen. Amen. And the Lord is saying, he said to me that until we start acting on it, he will not even stop. Und er hat mir gesagt, dass erst wenn wir danach handeln, dann wird er auch aufhören. Et Dieu m'a révélé que jusqu'à ce qu'on agit sur le message, il ne va pas arrêter de nous révéler ce sujet. It is not when you hear, it's when you act. Nicht wenn wir hören, sondern wenn wir danach handeln. Ce n'est pas quand tu attends le message, mais quand tu agis. And that's why he wants you to act now. Deswegen will er, dass wir jetzt handeln. C'est ça pourquoi il veut que tu agis maintenant. Pick your phone and phone now. Those you need to phone. Nimm dein Telefon und ruf die Leute an, die du anrufen musst. Prends ton téléphone et puis appelle les gens que tu dois appeler. He wants you to take decision right möchte, now. Dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Il veut que tu prennes maintenant la décision. He needs your action. Er braucht deine Handlung. Il a besoin de ton action. Amen. Amen. Christ is waiting for us to be the doers of his word. Christus wartet darauf, dass wir die Täter seines Wortes sind. Et puis Jésus-Christ l'attend qu'on agisse selon sa parole. To be the doer, not just the hearer. Die Täter zu sein und nicht nur die Hörer. Qu'on agit et pas seulement qu'on écoute le message de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, James 1. Let's go to James 1. I know you know it, but let's still go there. Ich weiß, dass ihr das schon wisst, aber lass uns trotzdem nochmal darüber reden. Even for some new ones. Amen. Among us. Amen. Auch für die neuen unter uns. Praise the Lord. Hallelujah. On va lire Jacques 1. Like Peter said, we need a reminder. Wie Petrus gesagt hat, wir brauchen eine Erinnerung. Et puis même le livre de Pierre nous dit qu'on a besoin d'un rappel. Amen. Amen. We need a reminder of the gospel of Christ. Ich brauche eine Erinnerung an das Evangelium von Christus ständig. Et on doit toujours être rappelé à l'évangile de Jésus-Christ. Because Satan will want you to forget everything about him. Weil der Satan will, dass du alles über den Herrn vergisst. Parce que le diable veut que tu oublies tout sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In James 1 from verse 22. Jakobus 1 vers 22. Jacques 1 verset 22 à 25. He said, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man, beholding his natural face in a glass. You know, we are so used to hear that we do not even know what it is again. Wir sind so gewöhnt daran an diese Stelle, dass wir gar nicht wissen, was es bedeutet. Et très souvent, nous sommes déjà habitués à ces versets dans verset 23, mais on ne sait pas, on ne sait pas la signification de verset 23. I've heard a lot of us quote it. You know, we quote it, but we never act on it. Ich habe viele von uns schon gehört, die das zitiert haben, aber wir handeln nicht danach. Et j'ai écouté beaucoup de nous citer ces versets, mais on n'agit pas selon ces versets. Not just the hearer of the message, the doer of the message. Nicht nur die Hörer der Botschaft, sondern die Täter der Botschaft. Qu'on n'écoute pas seulement la parole, mais qu'on agit aussi selon la parole. You can prove yourself, prove your life if you are the doer. Du kannst dein Leben prüfen, ob du ein Täter des Wortes bist oder nur ein Hörer. Et tu peux t'examiner toi-même si tu es vraiment, si tu mets la parole de Dieu en pratique ou bien si tu écoutes seulement la parole de Dieu. You know, if Christ was said, don't be equally yoked with unbelievers. And you know, and you just ignore it. You know, you can see if you prove it. Check yourself if you are really the doer of his word. Because here he's talking to us, you and me. Wenn Christus it's not it's not even to unbelievers here. He's talking to you and me. Gleichgesinnt sein sollen mit Ungläubigen und wir das dennoch tun, dann müssen wir uns halt fragen, weil er spricht hier nicht nur zu Ungläubigen, er spricht hier auch zu uns. Et si par exemple Jésus-Christ nous dit dans sa parole qu'on ne doit pas être un avec les incroyants et puis toi tu as l'union avec les incroyants, là tu dois toujours t'examiner puis savoir que verset 23 est surtout pour les enfants de Dieu et pas pour les incroyants. Donc Jésus-Christ parle directement à ses enfants. Don't ever ignore the gospel of Christ, please. Ignoriere bitte niemals das Evangelium von Christus. N'ignore jamais l'évangile de Jésus-Christ. Amen. In verse 24, it says, for he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, 25. That is the gospel of Christ. Das ist Evangelium von Christus. Amen. 25, c'est l'évangile de Jésus-Christ. And continue therein. Continue, not just acting once. Continue. Und darin weitermachen, nicht nur einmal. Das ist nur einmal eine Entscheidung, sondern weiterhin sich dafür entscheidet. Et dans verset 25, on voit qu'on doit continuer à choisir Jésus-Christ, pas qu'on choisit Jésus-Christ seulement une fois, mais toujours qu'on continue de le faire. He wants you to continue. Il veut que tu weitermachst. Jésus veut que tu continues. Remember his word is spirit and life. Erinnert euch daran, dass sein Wort Geist und Leben ist. Rappelez-vous que sa parole est esprit et vivant et la vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. He wants us to continue. Er möchte, dass wir weitermachen. Trust him. And acting. Don't be tired. Und danach handeln. Of acting. Wir sollen nicht müde werden, nach seinem Wort zu handeln. Und wir continuer à obéir à Jésus-Christ, puis surtout qu'on continue aussi à agir selon la vérité. In verse 25, again, it says, but who so looketh into the perfect law of liberty, and continue therein, he being not a forgetful hearer. You continue in spite nothing is happening. It's as if nothing is happening. Du machst weiter, obwohl es so aussieht, ob nichts funktioniert oder passiert. Tu continues même si il semble que rien fonctionne ou bien rien marche. Nothing to show for it naturally. Nichts, um es physisch zu beweisen. Il y a rien pour prouver que cette chose que tu crois est là. Others are showing something, but you don't have anything. Andere können etwas vorweisen, aber du kannst nichts vorweisen. Les autres peuvent montrer ce qu'ils ont réussi, mais toi tu peux rien montrer. But don't fail to continue. Aber don't stop to continue. Hör nicht auf, weiterzumachen. Mais n'arrête pas de continuer avec Jésus-Christ. Continue believing him. Glaub ihm weiterhin. Continue à croire Jésus-Christ. Continue acting on his word. Handelt weiter nach seinem Wort. Et continue à agir selon sa parole. He said, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Amen. Not just a hearer, but a doer. This man shall be blessed in his deed. If you also go to, er wird glückselig sein in seinem Tun, er ist gesegnet in seinem Tun. Dans verset 25, on a écrit, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. If you also go to Matthew 7, please. Matthäus 7. Matthew 7. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Amen. Matthew 7 from verse 24. Matthew 7, verse 24. Matthew 7, verse 24. He said, therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them. You hear the message and you never allow it to go without obeying it. Du hörst das Wort und lässt nicht zu, dass es an dir vorbeizieht, ohne dass du danach handelst. Es wird nicht vergeblich gepredigt. Donc, verset 24 nous dit que tu écoutes le message, tu attends le message, puis tu le mets aussi en pratique. You get it. Mm-hmm. It said, therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Mm. Praise the Lord. Amen. Verse 26. 26. And everyone that heareth this saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Praise the Lord. Hallelujah. Please choose to obey his voice. Bitte entscheide dich, seine Stimme zu gehorchen. Choisis à obéir la voix de Dieu. Amen. Amen. His message to you is his voice to you. Seine Botschaft für dich ist seine Stimme an dich. Son message pour toi est sa voix pour toi. I don't preach myself here. Ich predige nicht mich selbst hier, sondern ihn. Je me prêche pas moi-même ici, mais je prêche Jésus-Christ. I never speak anything that is not coming from him. I don't have anything on my own. Ich predige nie irgendwas, was nicht von ihm ist. Ich habe nichts, was ich geben könnte, außer ihn. Je ne prêche jamais quelque chose qui vient de moi-même. Non, mais je prêche tout ce qui vient de Dieu. You know, if I say obey his voice, it's not about me, it's about you and him. Wenn ich sage, gehorche seiner Stimme, geht es nicht um mich, sondern um dich. Si je vous dis d'obéir la voix de Dieu, il ne s'agit pas de moi, mais de vous. You can see here, it says, if you obey his word, it did not say the pastor will benefit it. Reap the harvest. It says you. Es steht nicht, dass wenn du seinem Wort gehorchst, wird der Pastor was davon haben, sondern es geht um dich. Et puis dans verset 26, on n'a pas écrit que si vous obéissez la voix du pasteur, c'est là où le pasteur va profiter. Non, mais il s'agit de toi-même. Amen. Amen. All your brothers and sisters that are there to correct you. They are not the ones evil to reap it, but you. That's what the Lord is saying here. Sie haben auch so gesehen nichts davon, aber das sagt der Herr hier. Es geht um dich. Même pas tes frères et sœurs qui te corrigent en quelque chose de leur correction. Non, mais il s'agit de toi-même. You know, when we are telling people, obey the voice of Christ. Mm-hmm. Obey the voice of Christ, means obey the message. You know, it's as if we are telling them, obey us. It's not obey man, it's obey Christ. Amen. Und wenn wir Leuten sagen, dass sie der Botschaft gehorchen sollen, so Christus gehorchen sollen, dann denken sie, dass es um uns geht, um den Menschen geht, aber es geht um Christus. Et si les gens, si on dit par exemple obéir à la voix de Dieu, obéir au message, là les gens pensent directement qu'il s'agit de nous, mais il s'agit de ces personnes qu'on corrige. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 27, the rain. Verset. Okay, verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Verse 27. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Built on the rock. Auf dem Fels gebaut. Fondé sur les... Rock, how to build on the rock is by obeying the message. Wir bauen auf dem Fels, wenn wir der Botschaft gehorchen. Et tu, oui, tu construis sur le roc quand tu obéis à au message. How to build on the rock is by obeying the voice of the Lord. Wie wir der wie wir auf diesem Felsen bauen, ist, indem wir der Stimme des Herrn gehorchen. La façon comment tu construit sur le roc, c'est quand tu obéis la voix de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Again, back to James, please. Jacobus. On rentre maintenant dans Jacques 1. Praise the Lord. Hallelujah. James 2. Jacobus 2. Jacques 2, plutôt. Praise the Lord. Hallelujah. We'll go to James 2 later. But now let's go to Act 3 better. Wir gehen gleich later mal we'll auf go Jakobus to James 2. Jetzt Apostelgeschichte. Après, on va rentrer à Jacques 2, mais maintenant on va lire Actes des Apôtres 3. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 3, verse 19. Apostelgeschichte 3, vers 19. Acte 3, verset 19. Amen. Amen. To act on his word means repentance. Donc also means repentance. Handeln bedeutet Buße. Et agir sur selon le message de Dieu signifie aussi que on se donc ça signifie aussi la repentance. Amen. Amen. To act on the voice of the Lord. Also means repentance. Auf die Stimme des Herrn zu hören bedeutet auch Buße. Et obéir ou bien agir sur le message, ça signifie aussi la repentance. In verse 19 of Acts 3, it says, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshment shall come from the presence of the Lord. Amen. Mm-hmm. It means until you repent, your sin remaineth. Es steht, es heißt, solange du keine Buße tust, bleibt deine Sünde, erst wenn du Buße tust. Et verset 19 nous montre, jusqu'à ce que tu te repentis, tes péchés restent tes péchés. There's nothing like I believe without repentance. Es gibt kein Ich glaube ohne Buße zu tun. Il n'y a pas quelque chose comme je crois, mais je peux pas me repentir. You know how your sin is blotted out is by repentance. Once you repent, that's the cleaning of your sin. Sünde ist ausgetilgt, wenn wir Buße tun. Et tes péchés sont effacés quand tu t'es repenti. Do you get it there? Amen. Amen. Quand tu te repens. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 21. In Matthäus 21. The Lord love repentance, please. He love repentance. Et dans Matthieu 21, on peut voir que Dieu aime la repentance. It's how you love repentance is going to trust you. So wie du Buße liebst, so wird er dir auch vertrauen können. Et la façon comment tu te repens, c'est comme ça, il va te faire confiance. It is how you repent, he's going to trust you. So wie du Buße tust, so vertraut er dir auch. Et quand tu te repens, c'est là où va te faire confiance. Amen. Amen. It's how you are not offended in correction. That is how Christ himself he can't even trust you. Mm-hmm. So we do have because to... any correction is coming from him. Anstoß because we're already in his kingdom. In der Belehrung, so kann er dir auch vertrauen, weil jede Belehrung von seinem aus seinem Königreich kommt. Matthew 21, please. Et à la façon comment Dieu peut te faire confiance, c'est quand tu tu prends pas, tu es pas offensé quand te corrige. Praise the Lord. Hallelujah. Matthäus 21. Matthew 21. Verse 28 to 32. Matthäus 28. He said, by what then, think ye? So, Matthäus 21, 28. Verse 28 to 32. He said, by what think ye? A certain man had two sons. And he came to the first and said, son, go walk today in my vineyard. 29. He answered and said, I will not. But afterward, he repented and went. You see something there? Verse 30. 30. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Verse 31. Whither of them twain did the will of his father? They say unto him, the first, Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlot go into the kingdom of God before you. because they heard the word and they repented. Weil sie das Wort gehört haben und Buße getan haben. Repentance so much. Er liebt Buße. Donc dans verset 31, Jésus-Christ nous dit que les prostituées vont aller au royaume de Dieu plus que les autres gens parce qu'ils sont prêts à se repentir. Praise the Lord. Verse 32, he said, for John came unto you 32. In the way of righteousness, and you believe him not. But the publican and the harlot believed him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And ye, when ye have seen it, repented not afterward, that you might believe him. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He will prefer a harlot to somebody that calls himself a son and refuses to obey his voice. Ihm ist eine hohe Liebe als jemand, der sich so nennt, aber nicht seiner Stimme gehorcht. Et Jésus-Christ, il préfère une prostituée qu'un fils qui s'appelle un fils, mais qui n'est pas prêt à se repentir. You know, he warned those that refuse to repent. Go to Luke 10, please. Verse 10. Lucas 10, 13. Luke 10, il a averti les gens qui ne... Listen to the message again and again. Hört euch die Botschaft bitte nochmal an zu Hause. Luke 10, verse 13. Lucas 10, verse 13. Dans Luke 10, on peut voir comment Jésus-Christ a averti les gens. Amen. Luke 10, verse 13. Look at it here. He warned those that refused to repent. Woe unto thee, Chorazin, woe unto the Bethsaida. For if the mighty works that have been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes. Do you see something? Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Then in verse 14. 14. Verse 14. He said, but it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Then in verse 15. Let's go further. 15. Verse 15. And thou companion, which I have exalted to heaven, shall be thrust down to hell. Verse 16. He that heareth you, heareth me. And he that despise you, despise me. And he that despise me, despise him that sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He warned those that refuse to repent. Er hat die geteilt, die sozusagen sich geweigert haben, Buße zu tun. Il a averti les gens qui refusent à se repentir. He wore the hardy heart. Er hat dieses verhärtete Herz geteilt. Il a averti le cœur endurci. Amen. Amen. How you hear his voice is by obeying the message. Wir hören seine Stimme, indem wir der Botschaft gehorchen. La façon comment tu entends la voix de Dieu et quand tu obéis au message. Obey our message here, please. Der Botschaft bitte hier gehorchen. Obey au message qu'on attend ici. Stop hardening your heart. Verhärte dein Herz nicht weiterhin. Arrête de endurcir ton cœur. Act now. Handle jetzt. Agis maintenant. Don't let it be tomorrow. Act now. Lass nicht zu, dass es morgen ist, sondern handle jetzt. Et ne permet pas que ce soit demain, mais agis maintenant. Stop postponing things. Act now. Hör auf, Dinge zu verschieben und handle jetzt. Arrête de postponer les choses, mais agis maintenant. Give them the truth now. Gib ihnen die Wahrheit jetzt. Et donne les gens la vérité maintenant. Don't add in. Stop hardening your heart. Hör auf, dein Herz zu verhärten. Hebräer 3. Arrête de endurcir ton cœur. On va lire Hébreux 3. Praise the Lord. Alléluia. Hebrew 3, from verse 7. Hebrew 3, verse 7. From verse 7 to the end. Vers 7 bis zum Ende. Verse 7 jusqu'à la fin. He said, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, praise the Lord. Hallelujah. Don't waste time. Verschwende keine Zeit, Buße zu tun. Et ne perds pas ton temps, le temps jusqu'à ce que tu te repentis. There's no one that loves you here on earth. Es gibt niemanden, der dich hier auf Erden liebt, außer Jesus Christus. Il n'y a personne qui t'aime ici sur terre, sauf Jésus Christ. Fake love, sir. They are all everywhere. Falsche Liebe ist überall zu finden. Et l'amour falsifié, tu peux le trouver partout. If Mark tell you I love you, he's deceiving you. Wenn der Mensch dir sagt, dass er dich liebt, dann macht er dir was vor. Et quand l'homme te dit je t'aime, il te confuse, il te confond. I mean, if Mark tell you I love you without Christ Jesus, he's deceiving you. Wenn ein Mensch dir sagt, dass er dich liebt, ohne Christus Jesus, wirst du getäuscht. Et Jésus Christ. Wenn ein Mensch dir sagt, dass er dich liebt, ohne Jesus Christus, ist das getäuschte Liebe, es ist et vorgetäuscht. Quand l'homme te dit qu'il t'aime sans Jésus Christ, là c'est un mensonge. Man does not even love himself, how much more you? Der Mensch liebt doch nicht mal sich selbst, geschweige denn jemand anderes. L'homme peut pas aimer soi-même, et comment il va t'aimer? Praise the Lord. The only man that loves you is Christ Jesus. Der einzige, der dich liebt, ist Jesus Christus. Et la seule personne qui t'aime, c'est Jésus Christ. No parents love you. Keine Eltern lieben dich, sondern allein Christus Jesus. Amen. Aucun parent t'aime, sauf Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, don't wait to learn by experience. Learn from Christ. Lerne nicht. Learn with his word. Warte nicht darauf, aus Erfahrung zu lernen. Durch ein gebrochenes Herz zu lernen, sondern lerne von Christus. Et n'attends pas d'apprendre de que tu es déçu, mais apprends de Jésus-Christ. You know, some experience will just destroy you. Einige Erfahrungen. You can, you know, to come to Christ is always, you know, after, you know, once you live here, your body qualifies you to choose him. Yeah. Once after death is judgment. Einige Erfahrungen. Some experience can kill. They are also dangerous. Können dich dein Leben kosten. Da gibt's dann auch nichts mehr zu lernen, sondern du bist dann tot, bist weg. Und es ist dein Körper, der dich dazu qualifiziert, hier noch dich für Jesus zu entscheiden. Aber wenn das wegfällt, ist es vorbei. Et il y a certaines expériences qui sont mortelles. Quand tu le fais, c'est presque impossible de rentrer à Jésus-Christ. Mais ton corps que tu as maintenant, ça te donne la possibilité à choisir Jésus-Christ maintenant. Mais après la mort, il y a le jugement et puis c'est trop tard de choisir Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi ne laisse pas que les expériences ne laisse pas qu'une expérience te sépare de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 7 again, say, wherefore, as the Holy Ghost says, today if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Don't harden your heart like them. Verhärtet nicht eure Herzen wie sie. N'endurcissez pas vos cœurs comme eux, comme le monde. The Old Testament is still there for us to learn, so that we learn to know what he loves and what he hates. Das Alte Testament ist immer noch da, damit wir lernen, was er liebt und was er hasst. Et l'Ancien Testament est toujours là pour qu'on apprend ce que Dieu aime ou bien déteste. Your Testament is still there to help us to learn not to live like them. Das Alte Testament ist immer noch da, um uns beizubringen, nicht so wie sie zu leben. Et l'Ancien Testament est toujours là pour qu'on apprend de ne pas vivre comme eux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if one experience death for you, it will help you also to know that, you know, that very place is too hot. I will not go there. Wenn einer den Tod schon geschmeckt hat, dann hilft dir das auch zu erkennen, dass du das, dass du nicht in die Nähe von dieser Sache kommen möchtest. Et si par exemple un a déjà vécu la mort et puis il te dit que c'est trop chaud et si tu ne veux pas être ici, là tu dois le croire. He says, verse 9. Verset 9. When your fathers tempted him, your fathers. Eure Väter. Your fathers. You know, we all came from Adam. Wir alle kamen von Adam. Nous tous, on vient d'Adam. Is somebody getting it? Amen. We all came from Adam and Eve. Wir kommen alle von Adam und Eva. On venait d'Adam et Eve. Amen. Amen. When your father tempted me, prove me, and saw my works 40 years. Verse 10. Vers 10. Dies. Wherefore, I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Verse 11. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. How to rest is by believing him. Wie wir uns ausruhen, indem wir ihm glauben und danach handeln. La façon comment tu te reposes, c'est quand tu agis selon le message que tu agis selon le message. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. Dieu veut qu'on se repose. Amen. Amen. You know, the world today, they will rest because they are tired of working. Die Welt, sie ruht sich aus, weil sie müde ist vom Arbeiten. Et le monde, il se repose parce qu'il est fatigué de travailler. You know, we should know how to rest in the Lord. Sie sollten wissen. By believing in and acting on his own word. Wie wir uns im Herrn ausruhen, nehmen wir ihm Glauben und nach seinem Wort handeln. Et on doit savoir comment on peut se reposer en Dieu, c'est quand on croit qu'on obéit aussi son message. Verse 12 says, take heed, brethren. Verset 12. Lest there be in any of you an evil heart of unbelief, and departing from the living God. Evil heart of unbelief. Ein böses Herz des Unglaubens. Un cœur mauvais et incrédule. Amen. Evil heart of questioning his message. Ein böses, ungläubiges Herz, was seine Botschaft in Frage stellt. Un cœur mauvais qui doute son message. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because it did not suit you. Weil diese Botschaft dir nicht passt. Parce que le message ne te plaît pas, c'est ça pourquoi tu le doutes. Because it's against your fleshly desire. Weil sie gegen deine fleischlichen Gelüste sind. Parce que c'est contre tes désirs charnels. Because it means you are going to leave everything. Weil es bedeutet, dass du alles hinter dich lassen wirst. Parce que ça signifie que tu vas laisser tout derrière toi. Amen. Amen. Peter said we left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. Pierre a dit, nous avons tout quitté. You know, Paul left all. Paulus hat alles verlassen. Paul a tout quitté. Abraham left the father's country. Abraham hat left das Land seines Vaters verlassen. Et même Abraham il a quitté le pays de son père. Amen. Amen. To be one with the Lord, you must leave all. Um eins zu sein mit dem Herrn, musst du alles hinter dich lassen. Pour être un avec Dieu, tu dois tout laisser derrière toi. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not talking about religion, I'm talking about Christ Jesus. Ich spreche nicht über Religion, sondern über Christus Jesus. Et je ne parle pas de la religion, mais je parle de Jésus-Christ. I'm not talking about Christianity, I'm talking about Christ Jesus. Ich spreche nicht über das Christentum, sondern über Christus Jesus, das Königreich des Himmels. Et je ne parle pas sur le christianisme, mais je parle du royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 13, it says, but exhort one another daily. 13. Exhort one another daily. In 13 steht, dass wir einander täglich ermahnen sollen. Et verset 13 nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Why it is called today? Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 14. Verset 14. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence, steadfast unto the end. Verse 15. Why it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. Amen. Amen. Repent. Repentez-vous. Amen. Amen. Verse 16 says, for some, when they had heard this, head did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Verse 17. He said, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Verse 18. He said, and to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? Praise the Lord. Hallelujah. He wants you to repent. Et puis Dieu veut que tu te répandes pour qu'il te fasse confiance. Verse 19 says, so we see that they could not enter in because of unbelief, because they refused to believe and act on his word, wegen Glauben, message. Weil sie sich geweigert haben, sich auf seine Botschaft zu verlassen. Verse 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru au message de Dieu. Amen. Amen. He said in verse 19 again, so we see that they could not enter in because they refused to believe him, to believe the message and act on it. His message is his revelation to you. Seine Botschaft ist seine Offenbarung an dich. Son message est la révélation pour toi, et la révélation de Dieu pour toi. It takes the Holy Spirit to know this message. Es braucht den Heiligen Geist, diese Botschaft zu kennen. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître, puis oui, connaître ce message. It takes the Holy Spirit for you to hear it and not even understand it. Es braucht den Heiligen Geist, um because the natural man cannot understand the message. Verstehen. Denn der natürliche Mensch kann es nicht verstehen. Et tu as aussi besoin du Saint-Esprit pour que tu écoutes, tu attends le message, puis tu comprends ce message. And to obey, it takes the Holy Spirit also. Mir zu gehorchen, braucht es auch den Heiligen Geist. Et même d'obéir aussi le message, tu as besoin du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. And it also in Hebrew 4. Hebrew 4. Maintenant, Hebrew 4. It says, let us therefore fear, lest the promise be left us of entry into his rest. Eins. Praise the Lord. Hallelujah. And of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Praise the Lord. Hallelujah. They refused to mix it with faith. Sie haben sich geweigert, es mit dem Glauben zu vermischen. Ils ont refusé de mélanger le message avec la foi. If you mix it with faith, you will act on it. Wenn du es mit dem Glauben vermischst, wirst du danach handeln. Et quand tu mélanges le message avec ta foi, là, tu vas agir selon le message. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to. Now let's go to James, please. Jakobus. Don't believe like Satan. Glaube nicht so wie der Satan. Ne crois pas comme le diable. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Satan is full of a hard heart. Der Satan ist voll von einem verhärteten Herzen. Et le diable il est rempli d'un cœur endurci. Don't believe like Satan. Glaube nicht so wie der Satan. Ne crois pas comme le diable. Don't believe like your forefather, just like we read here. Glaube nicht so wie der. They believe, but they will not just. You know, they will say they believe, but they never act. Sie sagen, dass sie glauben, aber sie handeln nicht danach. Ne sois pas comme tes ancêtres qui disaient, je crois, mais ils n'étaient pas capables d'agir selon leur foi. Amen. You know, they quote that to Jesus, Abraham is our father, but they never act. Sie haben Jesus zitiert, vorgesagt, dass Abraham ihr Vater ist. Et puis ils ont cité aussi la parole de Dieu en disant, Abraham est notre père. Amen. And Jesus said, if Abraham was your father, you would do the work of Abraham. You will act like Abraham. You believe like him and act like him. würdet ihr so handeln und so sprechen und so glauben wie er? Et Jésus-Christ a répondu, si Abraham est vraiment votre père, là vous, James vous allez 4, verse 14. Agir et puis oui agir comme Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. Now James 2, please. Jakobus 2. On va lire Jacques 2. Verse 14. 14. Jacques 2, verset 14. Praise the Lord. Hallelujah. He said, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, I have no works, can faith save him? Amen. Faith without action, Glaube. I believe without action is a dead faith. Glaube ohne Handlung ist ein toter Glaube. Means you did not believe. Das heißt, du glaubst nicht. Verset 14, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? If you are really listening to the message, please learn to repent right now. Wenn du wirklich der Botschaft zuhörst, dann lerne Buße zu tun jetzt. Et si tu crois le message et tu obéis au message, tu dois apprendre d'obéir maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15 says, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Remember, Jesus said, man shall not live by bread alone. Erinnert euch daran, Jesus sagt, der Mensch soll nicht nur von Brot allein leben. Rappelez-vous que Jésus-Christ nous dit que l'homme ne vit pas seulement à travers du pain. Amen. Amen. And he said, a brother. Un Bruder. Ici, verset 15, parle d'un frère ou bien Amen. Une sœur. Who are your brothers? Your brothers and sisters and Christ. In Christus. Qui est ton frère? Ce sont tes frères et sœurs en Somebody Christ. Say something there. Amen. Amen. Who are your brothers? You know, Jesus said, my brother, my sister, my mother, they are those that believe. My father. Geschwister, wer ist deine Familie? Jesus sagt, meine Familie sind die, die meine Stimme hören und ihr gehorchen. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Jésus-Christ dit que mes frères et sœurs sont celles qui font la volonté de Dieu. And he told, you know, he was telling Mary, if you want to be my mother, you better obey my father. Er hat zu Maria gesagt, wenn du meine Mutter sein willst, dann musst du meinem Vater gehorchen. Donc, il a indirectement dit à Marie, si tu veux être ma mère, tu dois obéir à mon père. Praise the Lord. Hallelujah. Brothers in Christ. Brüder in Christus. And not brother in flesh. Und nicht Brüder im Fleisch. Frère en Christ et pas frère dans la chair. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 17. Vers 17. Even so faith. Verset 17. If it hath not works, is dead. A lot have dead faith. Viele haben einen toten Glauben. Il y a beaucoup qui ont une foi morte. You know, when you tell them something, they will say, I know. Wenn du ihnen etwas you sagst, sagen know, sie, know, sie wissen es schon. I will not even need to tell you again. Aber wenn du es schon weißt, dann müsste ich es dir nicht nochmal sagen müssen. Et quand je dis quelque chose, les gens disent toujours, je sais, mais si tu le sais, là, pourquoi je dois le dire? Because I will see it in your life. Why am I repeating it because it's not in your life? Denn ich würde es in deinem Leben Why am I saying it because it is not in your life? Aber ich wiederhole es, was nicht in deinem Leben ist. Et si j'allais voir... l'action dans ta vie, là, je ne voulais pas aussi prêcher sur ce Amen. Message, mais la raison pour laquelle je le prêche, parce que je ne vois pas l'action dans ta vie. You know, some, if you are correcting them, they'll say you are judging them. Einige, wenn du sie belehrst, Why are you judging dann me? Sagen sie, they say judge not. They love that we are judged not. Sie sagen immer wieder, richte nicht. Et il y a aussi des gens qui disent, quand tu les corriges, ils vont dire, pourquoi tu me juges? Yes, the Lord said, man should judge not. But he did not say, I should not judge you. Because I am not man. Amen. Und, I am spirit. Genau, der Herr hat gesagt, wir sollen nicht richten, Fleisch, das Fleisch soll nicht richten, der Mensch soll nicht richten, aber ich bin nicht nur Fleisch, ich bin nicht nur ein Mensch, ich bin Christus, ich bin Geist und deswegen ist es der Geist, der durch mich hindurch richtet. Et c'est vrai, Dieu a dit que l'homme ne doit pas juger, mais moi je suis pas l'homme, moi je suis esprit et puis je suis le Christ. They will say judge not. Yes, the Lord said judge not. The natural should not judge. Better I'm not natural, I'm supernatural. Mm. So I am qualified to judge you. Und weil ich eben übernatürlich bin, bin ich qualifiziert, dich zu richten, bin ich befugt, dich zu richten. Et c'est vrai que Dieu a dit que l'homme naturel n'a pas le droit à juger, mais moi je suis pas l'homme naturel, je suis l'homme surnaturel, c'est pourquoi j'ai aussi le droit à te juger. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. 17. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Mm. Amen. Amen. Verse 18. Yea, a man said, that have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show thee my faith by my works. Praise the Lord. Hallelujah. There's nothing like I believe without action. Es gibt keinen Glauben ohne danach zu handeln. Il n'y a pas quelque chose comme je crois, mais tu ne montres pas l'action. The meaning of I believe without action means you did not even believe at all. Die Bedeutung von ich glaube ohne danach zu handeln bedeutet du hast nicht geglaubt. Et la signification et le résultat d'une foi sans action, c'est que tu n'as pas cru au début. Don't allow your repentance to take long, please. Das nicht zu, dass deine Buße lange dauert. Tu schnell Buße. Et ne permettez pas que vos repentances durent, mais repentez-vous directement. Those people, you are not owing them anything. You are only owing them Christ. That's all. Den Menschen da draußen nur Christus Jesus. Et tu tu ne dois pas. Ah, tu ne dois pas. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien sauf Jésus Christ. Amen. Amen. Don't be afraid. Jesus said, "Don't be afraid of man that can't. He can do nothing." But be afraid. Why we warn you of somebody, you are to be afraid. Mm. He said, "Be afraid of me." Mm. Because without me, you will go to hell. Jesus sagt, fürchte nicht den Menschen, der nichts tun kann ohne mich, sondern fürchte lieber mich, denn ohne mich gehst du in die Hölle. Et Jésus Christ nous dit, n'aie pas peur de l'homme qui peut détruire ton corps, mais plutôt, tu dois avoir peur, ou la crainte devant la personne qui est moi, qui peut même détruire ton esprit après la mort, dans l'enfer. Again, please don't believe like Satan. Glaube bitte nicht so wie der Satan. S'il vous plaît, ne croyez pas comme le diable. Maintenant, verset 19. That believeth that there is one God, that doeth well. Mm. The devils also believe and tremble. Amen. Amen. That you believe there is a spiritual world does not make you saved. Dass du glaubst, dass es eine geistliche Welt gibt, heißt nicht, dass du errettet bist. Que tu crois qu'il y a un monde spirituel, ça ne signifie pas que tu es sauvé. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the devil believed there is one God, but he never bowed down before him. Der Teufel glaubt, dass es einen Gott gibt, aber er würde sich niemals vor ihm niederknien. Le diable, il croit qu'il y a un seul Dieu, mais il n'est pas prêt à se soumettre à Dieu. He never believed there is one God, and him alone everybody is to worship, and not him, this Satan. Und der Teufel glaubt, dass es einen Gott gibt, aber dennoch dient er diesem einen Gott nicht, er dient nur sich selbst. Et le diable, il croit qu'il y a seulement un seul vrai Dieu, mais il ne veut pas adorer ou bien servir ce Dieu-là, mais veut plutôt que les gens servent lui-même. The devil believes there is one God, but he refuses to surrender to him. Der Teufel glaubt, dass es einen Gott gibt, aber er weigert sich, sich diesem Gott hinzugeben. Et le diable, il croit qu'il y a seulement un Dieu, mais il ne veut pas se soumettre à ce Dieu. He refuses to repent and submit to him. Er weigert sich, Buße zu tun und sich ihm zu geben. Aber glaube nicht so wie der Satan. Il refuse à se repentir. Et puis d'obéir à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20 said, "But without know, O vain man, that faith without works is dead." Verse 21. Was not Abraham our father justified by works? Amen. Amen. The Lord waited for Abraham to act. Der Herr hat darauf gewartet, dass Abraham handelt. He is waiting for you to act. Don't allow him to wait too long. Er wartet darauf, dass du handelst. Warte nicht, lass ihn nicht zu lange warten. Et puis à Dieu, il veut voir ton action, mais ne laisse pas que Dieu, ne permet pas que Dieu attende trop longtemps. You can see Abraham action. Siehst du, Abraham he heard the revelation and he acted immediately without wasting time. Und hat danach gehandelt. Without looking for who we talk, people's opinion. Looking for others' opinion. What do you say about it? You know that Abraham, once the Lord say it is final. Ohne nach einer sich eine zweite Meinung einzuholen. Für Abraham war es, sobald der Herr sagt, es ist eine getane Sache. Et dans la vie d'Abraham, on pouvait voir comment il a cru Dieu parce que quand il a reçu à la révélation de Dieu, il a directement agi selon cette révélation sans même considérer l'opinion des autres gens. Et puis toi, tu dois faire la même chose. With Abraham, there was nothing like Abba. Bei Abraham gab es kein Abba. Et chez Abraham, il n'y avait pas le terme mais. Amen. A lot of us, that spirit of Abba, that spirit of bet is so rooted in us. Aber leider ist in einigen von uns dieser Geist von Abba so verwurzelt. Mais le problème est que cet terme, mais cet esprit de dire mais, c'est vraiment raciné en nous. We hear the voice of the Lord. We hear the message, but we always have bet. Aber wir haben immer das Abba. On entend le message, on reçoit le message, mais on dit toujours mais. The Lord hates that bet. Mais le Herr hasst dieses Aber. Mais Dieu déteste ce Amen. Let His word be final. Lass zu, dass sein Wort das letzte Wort ist. Mais permet que sa parole soit finale. Satan, no, you know, he loves that bet. Der Satan, he knows it and he loves it. Dieses Aber, er kennt es und er liebt es. Le diable, il adore quand tu dis toujours mais. He knows that your heart is still full of bait. Weil er weiß, dass dein Herz immer noch zweigeteilt ist, immer noch voll von Aber ist. Mais le diable, il sait que ton cœur est toujours rempli de ce terme. He knows that he still has chance over you. Er weiß, dass er immer because noch that bait is still there. Eine Chance hat. There should be no bait. Aber es sollte kein Aber geben, wenn es um Christus geht, um sein Wort geht. Et le diable, il sait qu'il y a toujours ce terme dans ton cœur, mais il ne doit pas être ce terme mais dans ton corps. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. Please hear that bit. Hast du bitte dieses Aber? Deteste le terme même. Amen. Pray to be delivered from it. Bete davon, erlöst zu werden, befreit zu werden davon. Et prie d'être délivré de ce terme. There's spirit behind it. Parce que ein Geist dahinter gibt. C'est un bösartiger Geist. Il y a un esprit derrière. Oui, le terme mais puis c'est vraiment mauvais. I have known people that have, you know, they have been so much about that bet, and you can see them they could not follow Christ. Und ich kenne because that bet will take you. Einige Leute, die immer wieder dieses Aber hatten und sie haben nicht geschafft, es mit ihm weiterzugehen, weil dieses Aber dich von ihm wegnehmen wird. Je connais les gens qui sont remplis de ce terme, mais puis c'est ça aussi la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas continuer avec Jésus-Christ. Whatever you let go, we take you away from Him. Whatever you refuse to let go, we take you away from Him. Was immer du nicht loslässt, wird dafür sorgen, dass du von ihm abfällst. Et à n'importe quoi, tu n'es pas prêt à laisser derrière toi. C'est la chose qui va te séparer de Jésus-Christ. Verse 21. He said, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac? You see, when he has offered, and not when he had it. When he had offered, when it was not, you know, he believed and the action matters a lot. When he had offered Isaac his son upon the altar, praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. See that her faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Allow your faith to be perfect. Lass zu, dass dein Glaube vollkommen ist. Permet que ta foi soit parfaite. Amen. Amen. A perfect faith without Aber. Ein vollkommener Glaube ohne Aber. une foi parfaite sans dire même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. A perfect faith without your own opinion. Ein perfekter Glaube ohne deine eigene Meinung. Une foi parfaite sans ton propre opinion. Without your opinion that you have been used to. Ohne die Meinung, an die du gewöhnt bist. Religion have taught you a lot. Religion hat dir vieles beigebracht. The flesh have taught you. Das Fleisch hat dir vieles beigebracht. Sans l'opinion de la religion ou bien de la chair. Amen. Amen. The perfect faith means the Lord is the one walking. Der perfekte Glauben bedeutet, dass der Herr arbeitet und nicht der Mensch. Et une foi parfaite, ça signifie que Dieu travaille plus long. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23. And the scripture was fulfilled. We said Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Mm. And he was called the father, the friend of God. Praise the Lord. Hallelujah. He was called the friend of God. Wurde ein Freund Gottes genannt. Il a appelé un ami de Dieu. The only man that was called the friend of God in Old Testament. Der einzige Mensch, der ein Freund Gottes genannt wurde, ist Abraham. La seule personne qui a appelé, qui a été appelé un ami de Dieu dans l'Ancien Testament. Today, the Lord called us his friends. Heute nennt uns der Herr seine Freunde. Aujourd'hui, Dieu nous appelle ses amis. He said we are his friends. Wir sind seine Freunde. Amen. Il dit que nous sommes ses amis. He no longer have just one friend. Er hat nicht nur einen Freund, nicht mehr nur einen Freund, sondern dich und mich als seine Freunde. Aujourd'hui, il n'a plus seulement un ami, mais là, toi et moi comme son ami. Praise the Lord. Have you seen the difference between then and now? Then he was having just one. Now we are many. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. À l'époque, on pouvait voir qu'il avait seulement un ami. Maintenant, il a toi et moi comme son ami. Verse 24. You see then how that by works a man is justified and not by faith only. Amen. By works and not by faith only. Bei your Werke action. Und nicht nur durch Glauben, dein Handeln ist gefragt. Verse 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Then is verse 25. Said likewise also was not Rahab, the harlot, justified by works, when she has received the messengers and has sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Mm-hmm. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, verse 21 said that Christ waited for Abraham to act. In 21 steht, dass Christus auf Abraham gewartet hat zu handeln. Et dans verset 21, on peut voir que Dieu a attendu de voir l'action d'Abraham. Amen. Amen. He's waiting for you to act. Er wartet darauf, dich zu handeln. Et puis il attend de te voir aussi agir. He will not wait for you forever. Er wird aber nicht für immer auf dich warten. Mais il va pas t'attendre pour toujours. Act now. Apostelgeschichte 9. Achso, handle jetzt. Praise the Lord. Agis maintenant. Praise the Lord. We are in the spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. If I say I believe without action, without repentance, amen. It means I did not believe. Wenn ich sage, dass ich glaube, ohne zu handeln, ohne Buße, dann glaube ich nicht. Et si je dis je crois, mais je ne vois, mais je n'agis pas, là, ça signifie que je n'ai pas cru dès le début. Faith without action is a dead faith. Der Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. L'action, la foi sans l'action est une foi morte. It means it profits you nothing. Das heißt, es bringt dir nichts. Ça signifie que ça te sert à rien. Praise the Lord. Hallelujah. It means it profits you nothing. Das heißt, es bringt dir nichts. Ça signifie que ça te sert à rien. It means you are not different from Satan. Das heißt, du bist nicht anders als der Satan. Ça signifie que tu n'es pas différent au diable. Amen. Mm. It means you are not different. Du bist nicht anders als er. Ça signifie que tu n'es pas différent au diable. Praise the Lord. Hallelujah. Let us be different from him. Lasst uns anders als der Satan. We are not the same. Wir sind nicht der Satan. We are light, he is darkness. Wir sind Licht und er ist Finsternis. Le diable est le ténèbre, pour nous sommes la lumière. Praise the Lord. Hallelujah. Go back to James 1, please. Jakobus 1. Jacques 1. Let me quickly.